2c 1. Darf ich Ihnen unsere neue Taschenkollektion zeigen? Alle Taschen sind nachhaltig hergestellt. Nachhaltig hergestellt? Das bedeutet, dass sie alle aus recyceltem Material produziert wurden. Diese hier zum Beispiel ist aus Tetrapacks hergestellt. Verstehe ich Sie richtig, dass man für diese Tasche Getränkekartons wiederverwendet hat? Das ist ja toll. Ganz genau. Super, oder? Dieser Trend nennt sich Upcycling. Man stellt aus Müll neue Sachen her. 2. Wieso kaufst du eigentlich immer deine Kleidung im Discounter? Ich verstehe ja, dass es billig sein soll, aber hast du mal darüber nachgedacht, unter welchen Bedingungen die Kleidung hergestellt wird? Ehrlich gesagt, habe ich das nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Aber ich habe nicht so viel Geld. Soweit ich weiß, gibt es auch Marken, die fair produzierte Kleidung relativ günstig anbieten. Du solltest dich mal informieren. Danke für den Tipp. Das mache ich. 3. Guten Tag, wir machen eine kleine Umfrage. Hätten Sie kurz Zeit? Also nein, eigentlich nicht. Entschuldigung, ich muss weiter. Kein Problem. Und Sie? Darf ich Sie etwas fragen? Nun ja, wenn es nicht zu lange dauert. Worum geht es denn? Uns interessiert, ob Sie Ihre Kleidung immer neu kaufen oder auch in Secondhand-Läden einkaufen. Naja, wenn ich etwas Schönes finde, würde ich auch gebrauchte Kleidung kaufen. Günstiger ist es ja. 4. Hast du Lust, am Wochenende mit mir shoppen zu gehen? Wann hättest du Zeit? Wann ich Zeit hätte? Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht genau. Und ob ich Lust auf Shoppen habe? Ich glaube eigentlich nicht. Du weißt doch, Einkaufen nervt mich ein bisschen. Wollen wir nicht lieber spazieren gehen? Es soll schönes Wetter werden. Spazieren gehen? Na gut, das ginge auch. Ruf mich einfach an, wenn du weißt, wann du frei hast. Okay, so machen wir es.